Im Zimmer weht kein einziges Lüftchen. Die Nase schnuppert Formalin. Ich lieg in einem Bett geknebelt und weiß nicht, wo ich bin. Und weiß nicht, wo ich bin. Leise surren Apparate, Schläuche füllen Flüssigkeit in mich rein und ihr Pulsieren reizt mich bis zur Übelkeit, reizt mich bis zur Übelkeit, reizt mich bis zur Übelkeit. Von draußen dringt kein Laut ins Zimmer, die Fensterflügel sind verschweißt. An der Wand klebt ein Topf mit Blumen von Van Gogh oder wie der heißt. Hier kommt der Mann mit seinem weißen Kittel, hier kommt der Mann in seiner weißen Haut, hier kommt der Mann. Ein stilles, weißes Wesen hat sich vor meinem Bett aufgebaut. Er schiebt recht eifrig neue Nadeln und Plastikschläuche in mich rein und sagt, als ob ich nichts verstünde. Das arme Schwein. Er blickt mir leuchtend in die Augen und klebt mir Drähte an die Stirn. Es zirpt und surrt mir in den Ohren, als hätte ich Grillen im Gehirn. Hier kommt die Frau mit ihrem weißen Häubchen, hier kommt die Frau in ihrer weißen Haut. Und hat den Mann so seltsam angeschaut. Aus dem Raum heraus, in gedämpftes Neonlicht, durch einen langen weißen Tunnel, wohin es rollt, man sagt es mir nicht. Der harte Knall von Stöckelschuhen, Nagelschmerz und Angst in mir fest, treibt mich in ein neues Weißgekacheltes Gemach, das auf nichts Besseres hoffen lässt. Hier kommt der Mann mit seiner weißen Maske, hier kommt der Mann in seiner weißen Haut, hier kommt der Mann, ein stilles weißes Wesen hat sich vor meinem Bett aufgebaut. Hier kommt der Mann mit seiner weißen Maske, da steht die Frau so weiß am Halogen. Da steht die Frau und beugt sich zu mir nieder, doch ich kann sie nicht mehr verstehen. Ich kann sie nicht mehr verstehen. Ich kann sie nicht mehr verstehen. Was genau mit mir passiert ist, kann ich jetzt noch nicht. Was mich hier im Bett gefangen hält, werd ich dann schon sehen. Hm. werd dich dann schon sehen.